Seit gut 2 Jahren hat diese Einrichtung, die der Oldenburger Universität angeschlossen ist, ein eigenes Domizil. Im heutigen Studio Nordwest wollen wir Ihnen das Haus des Hörens und seine Aktivitäten vorstellen. Dabei begleitet Sie Thomas Kleinspin. Haus des Hörens heißt die Einrichtung im Oldenburger Westen zwischen Einkaufszentrum und Universität. Man könnte denken, es handele sich um ein weiteres Erlebnismuseum im Reich der Sinne. Doch hinter dem auf der grünen Wiese entstandenen Neubau verbirgt sich ein ganz seriöses Unternehmen, das die Brücke schlagen will zwischen Forschung und angewandter Technologie, zwischen medizinischer Versorgung und akustischer Beratung. Professor Birger Kollmeier hat die Einrichtung 1996 gegründet. In der Universität sind wir im Bereich der Grundlagenforschung in der Physik tätig. Und dort ist es zwar möglich, einzelnen Probanden zu bitten, mal in die Labors der Physik zu kommen und dort sich Signale anzuhören und auch Beurteilungen dazu abzugeben. Es ist aber schwierig, sobald Patienten mit einem gewissen Leidensdruck kommen und möchten, dass ihnen geholfen wird, die dann in die, solche ja, Baustellen, Physiklabore sind immer Baustellen, kommen zu lassen. Da ist es schon wichtiger, ein etwas besseres klinisches Umfeld ihnen zu bieten. Auf der anderen Seite ist bei einer typischen Klinik, wie dem evangelischen Krankenhaus, es sehr schwierig, Experimente durchzuführen oder eine Hörgeräteberatung oder eine Hördiagnostik durchzuführen, die ein wenig über das Übliche hinausgeht, einfach weil es bei einer Klinik darauf ankommt, in vernünftiger Zeit möglichst vielen Patienten zu helfen. Das heißt, da ist der Effizienzgedanke im Vordergrund. Und die Idee war es dann eben, eine Stelle zu schaffen, in diesem Fall eben das Haus des Hörens, wo man sowohl angewandte Forschung als auch Patientenberatung unter einem Dach vereinigen kann und es dadurch möglich macht, dass ja so verschiedene Aspekte zusammenkommen. Der eher technische Bereich und der eher medizinische Bereich. Und das sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die angewandte Forschung, aber dann schließlich auch für die Lehre. Wie viel Uhr ist es bitte? Wie viel Uhr ist es bitte? So bruchstückhaft nimmt ein Schwerhöriger seine Außenwelt wahr. Schon die einfache Frage nach der Uhrzeit wird zu einem Problem. Nicht zu hören kann den Menschen hilflos machen, sogar isolieren. Deshalb betont Bürger Kollmeier auch, wie wichtig der Sinn des Hörens für soziale Beziehungen ist. Das Hören ist ja die wesentliche Voraussetzung für die Sprachkommunikation. Und die Sprachkommunikation ist im Prinzip die Grundlage unserer Kultur. Man schätzt das oft falsch ein, wie wichtig das Hören ist für unser tägliches Leben. Und man denkt oft, es ist schlimmer, wenn man blind ist, als wenn man taub ist. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Taubgeborene Kinder haben einen irreversiblen Entwicklungsnachteil. Die können also, wenn ihnen nicht rechtzeitig geholfen wird, nicht eine normale Intelligenzentwicklung sogar durchlaufen, während sehbehinderte Kinder, also blinde Kinder, in der Regel eine ganz normale geistige Entwicklung durchlaufen und ihre Sehbehinderung anders kompensieren. Die Griechen wussten das schon und Kant hat das seinerzeit sehr treffend ausgedrückt: Wer nichts hört, verliert den Kontakt zu den Menschen und wer nichts sieht, verliert den Kontakt zu den Dingen. Und dementsprechend ist natürlich das Hören eine sehr, sehr wichtige Sinnesmodalität und Einschränkungen des Hörens machen es einem erst deutlich, wie wichtig das Hören ist. Also typisch ist eben, wenn eine Hörstörung beginnt, zum Beispiel bei älteren Menschen, dass sie dann gerade in lebhaften Konversationssituationen sich zurückziehen, weil sie nichts mehr verstehen können und dann eben langsam aber sicher in die soziale Isolation kommen, einfach weil sie größere Menschenversammlungen meiden, nicht mehr auf öffentliche Plätze gehen und auch eher ein Gespräch unter ruhigen Bedingungen in den häuslichen Wänden vielleicht suchen oder eben in so eine lähmende Stille im Laufe der Zeit versinken. Und das ist, denke ich, eine Mission des Hauses des Hörens. Zum einen das Hören als sehr wichtigen Sinn klar zu machen und in das Bewusstsein zu rufen. Und zum anderen darauf hinzuwirken, dass Hörgeräte nicht dieses negative Image haben, unter dem viele Hörgeräteträger leiden, die dann eher versuchen, das Hörgerät zu verstecken oder den Eindruck haben, dass ein Hörgerät alt macht. Nein, ganz im Gegenteil. Ein Hörgerät ist ein modernes Kommunikationsgerät. Da steckt oft viel, viel modernere Technik drin als in den neuesten PCs, die man kaufen kann. Das ist der Grund, weshalb sich die Mitarbeiter des Oldenburger Hörzentrums auf der einen Seite mit Grundlagenforschung beschäftigen, auf der anderen Seite ganz konkrete Beratung für Schwerhörige anbieten und schließlich auch Fragen der Hörgeräteentwicklung aufgreifen. Dr. Volker Hohmann beispielsweise erforscht in seinem Team, wie Menschen hören. Seine Erkenntnisse können dann für ganz verschiedene Bereiche genutzt werden. Wenn ich diese Messung mit vielen Normalhörenden mache, kriege ich praktisch eine Referenz, wie das normale Gehör funktioniert. Wenn ich die Referenzmessungen, Referenzergebnisse mit Normalhörenden in Beziehung setze zu dem Ergebnis mit einer schwerhörenden Versuchsperson, dann kann ich anhand dieses Unterschiedes den Grad der Schwerhörigkeit bezüglich dieser Fragestellung, zum Beispiel Pegel, Wahrnehmung von Pegeländerungen oder Wahrnehmung von Frequenzänderungen, beurteilen. Das heißt, ich finde sowohl was raus über das normale Gehör als auch etwas raus über Veränderungen bei Schwerhörigkeit. Und gerade aus diesen beiden Komponenten kann ich eben meine Sprachverarbeitung verbessern. Wir wollen uns darauf konzentrieren, auf das sozusagen an Merkmalen von akustischen Signalen, die praktisch den höheren Stufen der Verarbeitung im Gehirn zur Verfügung gestellt werden und welche davon, welche nicht zur Verfügung gestellt werden. Und das ist eher eine Verarbeitung, die sozusagen im Hirnstamm abläuft, die unbewusst abläuft. Man kann sich das so vorstellen, dass im Gehör zunächst einmal sozusagen Merkmale aus dem Signal extrahiert werden, wie Frequenz und Erregung, also Pegel und verschiedene weitere Merkmale, zum Beispiel Modulationen von Amplitude oder Frequenz, also alle möglichen physikalischen Parameter. Und nach dieser Extraktion hat praktisch dann die höhere Stufe der Hörverarbeitung diese ganzen Merkmale zur Verfügung und kann die analysieren, klassifizieren, in Beziehung setzen mit dem, was man schon gelernt hat oder was man aus dem visuellen Kanal für Informationen erhält. Und dann erst erfolgt die Bewertung. Man hat also praktisch erst eine Vorverarbeitung, die extrahiert Merkmale und dann eine sehr, sehr komplexe Klassifikationsstufe praktisch, die das Ganze bewertet und daraus Aktionen ableitet. Und diese zweite Stufe ist etwas so Komplexes noch, dass wir sagen, Das ist erstmal etwas für die Zukunft. Wir konzentrieren uns auf diese Vorverarbeitung, die im Wesentlichen unbewusst abläuft. Wie unbewusst das abläuft, das demonstriert Hohmann an einem Beispiel. Um zu zeigen, dass das Gehör wirklich Wissen über die möglichen Schallquellen nutzt, um verdeckte Informationen sozusagen wiederherzustellen, kann man ein Hörbeispiel verwenden, was in der Literatur unter den sogenannten Pulsationsschwellen firmiert. Da wird ein Signal genommen, zum Beispiel Musik, da sind ja verschiedene Schallquellen drin, zum Beispiel Gesang, Gitarre, Klavier, Schlagzeug. Und dieses Signal wird unterbrochen, das heißt, man schneidet in regelmäßigen Abständen einfach etwas von diesem Signal weg, sodass das Ganze sehr abgehackt wirkt und sehr unnatürlich. Wenn man aber dann die Lücken auffüllt, die Lücken, die man in das Signal geschnitten hat, auffüllt mit einem Rauschen, dann hat man beim Abhören den Eindruck, dass die Musik durchläuft, also dass alle Schallquellen in dieser Musik, zum Beispiel Gesang, Klavier, Gitarre, durchlaufen ohne Pause und man im Hintergrund nur ein Rauschen hört. Was natürlich nicht der Realität entspricht. Man hat ja gerade wirklich dieses Signal, diese Musik weggeschnitten in den Pausen. Das bedeutet, dass das Gehör sozusagen die Information, die es bis zum Eintreten eines Rauschpulses hat, nutzt, um sozusagen das Signal fortzusetzen in den Bereich hinein, wo es verdeckt ist scheinbar. Das heißt, es ist ganz klar, dass das Gehör die sogenannte wiederkehrende oder redundante Information nutzt, um vorherzusagen, was in der Zukunft passiert, und nutzt das aus, um sozusagen kontinuierliche, plausible akustische Szenen zusammenzusetzen. Dieses Wissen über die Prozesse im Gehirn, die uns unbewusst dazu bringen, akustische Lücken zu schließen, sind wichtige Grundlagen für die weiteren Experimente der Oldenburger Forscher, wie Volker Hohmann erläutert. Unser Gehör vollbringt im Alltag bei der Wahrnehmung der akustischen Umgebung sehr große Leistungen, die wir uns normalerweise gar nicht bewusst machen. Wir können Signale, die sehr leise sind, wahrnehmen. Wir können Signale verarbeiten, die eine sehr hohe Lautstärke haben. Wir können sehr gut Signale trennen. Wir können eine sehr gute Sprachverständlichkeit im Störgeräusch erreichen. Und all das sind Leistungen, die von hoher Komplexität, die in keinem Fall bisher simuliert werden können, in keinem Gerät. Und je länger man sich mit dieser Frage beschäftigt, mit der Frage, wie Hörwahrnehmung funktioniert, desto faszinierender wird eigentlich diese Leistung, die wir mit dem Gehör vollbringen, übrigens auch mit den anderen Sinnen. Und umso interessanter wird es für uns natürlich, diese Grundlagen davon zu erforschen, um zu verstehen, was eigentlich im Gehör in welcher Weise verarbeitet wird. Ein wichtiger Punkt, der bisher in Hörgeräten überhaupt nicht berücksichtigt wird und der aber aus unserer Sicht im Gehör eine ganz wesentliche Rolle spielt, ist der Punkt der Erfahrung. Dass, wenn wir hören, bringen wir unsere ganze Erfahrung mit und können die Erwartung über das, was sozusagen gerade in der akustischen Umgebung passiert, nutzen, um vorherzusagen, was zum Beispiel gesagt wird, auch wenn zum Beispiel Störgeräusche in dem Moment gerade die ganze Szene überdecken. Selbst dann kann ich noch verstehen, weil ich einfach mein Weltwissen benutze, um sozusagen diese Lücken wieder aufzufüllen. Und das ist eine sehr wichtige Leistung aus meiner Sicht, die ein gewisses Geheimnis darstellt, warum wir sehr gut wahrnehmen können, warum wir unsere Umgebung so hervorragend zusammenbauen können als Szene. Und dieses Geheimnis sind wir dabei zu ergründen, aber bisher sind da nur Ansätze davon überhaupt in der Forschung umgesetzt worden und in aktuellen Hörgeräten praktisch überhaupt nicht. Diese Differenzierung und die Fähigkeit, ganz unterschiedliche Geräusche wahrzunehmen und einzuordnen, sind bei Schwerhörigen eingeschränkt. Dadurch können viele schwerer unterscheiden, welche Geräusche für sie wichtig und welche nur Störgeräusche sind. Ein wichtiger Punkt, gerade bei der Störgeräuschunterdrückung ist bezüglich des Hörens in Rauschen, ist das binaurale Hören. Also wir hören eben mit beiden Ohren, und Normalhörende bauen aus den Signalen, die sie an beiden Ohren aufnehmen, ein ganzes Bild der Umgebung zusammen und nutzen diese Richtungsinformation, die sich daraus ergibt, auch zur Störgeräuschunterdrückung und zur Konzentration auf eine bestimmte Schallquelle, die irgendwo im Raum positioniert ist. Und Hörgeräte bis heute nutzen genau diese Information, diese sogenannte binaurale oder zweiohrige Information, nicht aus. Und ein wichtiges Ziel von uns ist es eben, dieses zweiohrige Hören in das Hörgerät einzubringen. Das bedeutet aber, dass man nicht mehr wie bisher zwei völlig unabhängige Hörgeräte an beiden Ohren aufsetzen kann, sondern diese Hörgeräte müssen kommunizieren. Die Signale zwischen beiden Hörgeräten müssen ausgetauscht werden, sodass man die beiden Signale verrechnen kann und diese binaurale oder zweiohrige Information nutzen kann. In der Forschung ist es natürlich so, dass wir Kabel anwenden können. Wir können einfach sagen, wir haben zwei Hörgeräte, wo die Mikrofone drin sind und auch die Lautsprecher. Und die Signale gehen jeweils von den Mikrofonen an einen zentralen Prozessor über Kabel und von diesem zentralen Prozessor zurück an die Lautsprecher in den Hörgeräten. Das kann man natürlich in der Forschung nutzen. Man kann sich natürlich auch in der Zukunft vorstellen, dass ein Hörgerät vielleicht wirklich einen kleinen Prozessor hat, den man in der Tasche mitträgt. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass man eben für die wirkliche Anwendung auch eine kabellose Verbindung herstellt. Das ist bis heute nicht möglich, weil die kabellose Verbindung einfach zu viel Strom braucht. Aber für die Forschung ist es natürlich erstmal adäquat oder auch statthaft, erstmal mit Kabeln zu arbeiten, um überhaupt den Vorteil einer solchen Versorgung auch zu zeigen. Neue Methoden und Weiterentwicklungen, um Schwerhörigen den Alltag zu erleichtern und auch ein wenig das Ohr zu überlisten. Thank you. Hören und seine Erforschung an der Oldenburger Universität ist das Thema im heutigen Studio Nordwest im Nordwestradio. Es geht in diesem Oldenburger Satztest darum zu messen, wie gut Sie Sprache verstehen können. Und zwar speziell Sprache im Störgeräusch. Und der Test läuft so ab, dass Sätze vorgespielt werden und gleichzeitig ein Störgeräusch abläuft. Und Sie sollen wiederholen, welche Wörter Sie verstanden haben. Wenn Sie richtig geantwortet haben, dann wird die Sprache leiser. Und wenn Sie falsch geantwortet haben, wird die Sprache lauter. So dass sich das Ganze einpendelt, dass Sie ungefähr 50% der Sprache verstehen. Mit anderen Worten, dieser Test ist für Normalhörende und Schwerhörende gleich schwierig, weil er sich immer anpasst an die Antworten der Versuchsperson. Dritter gibt 7 rote Sessel. Rote Sessel, habe ich verstanden. Mhm. Peter verleiht 4 kleine Bilder. Peter verleiht 4 kleine Bilder. Genau, das war alles richtig. Und ich markiere hier auf diesem Computer die richtig verstandenen Wörter. Ulrich weiß, weiße Hose. Ulrich nur richtig und dann weiße, glaube ich. Mhm. Stefan weiß, weiß, Stefan. Kerstin kauft nasse Ringe. Kauft nasse Ringe. Tanja sieht 3 rote Blusen. Tanja sieht 3 rote Blusen. Tanja hat 2 alte Messer. Tanja hat 2 alte Messer. Thomas kauft 9 schwere Tassen. Ja, das war's. Bei dem Ergebnis, das ist jetzt hier auf dem Computer dargestellt, sieht man einmal den Verlauf, wie die Messung abgelaufen ist. Wenn Sie den Satz mehr als die Hälfte richtig verstanden haben, ist hier ein Plus markiert. Und wenn Sie mehr als die Hälfte falsch verstanden haben, ein Minus. Man sieht, wie im Verlauf der Messung die Sprache lauter und leiser geworden ist und sich gegen Ende der Messung eingepegelt hat. Und zwar hat sie sich eingepegelt auf ein Signal-Rausch-Verhältnis von minus 4,3 dB. Das heißt, die Sprache kann 4,3 dB leiser sein als das Störgeräusch und sie verstehen immer noch 50% der Sprache. Das ist ein Bereich, der ein klein bisschen schlechter ist als der Normbereich für diesen Test. Das liegt aber sicherlich daran, dass Sie diesen Test jetzt zum ersten Mal durchgeführt haben, die Wörter zum Beispiel noch gar nicht kennen und dieser Test eigentlich ein Training erfordert, dass man sich daran gewöhnt, wie der Test abläuft, die Wörter kennenlernt, weil dieser Test speziell für die Forschung entwickelt worden ist, wo man viel Zeit mit einer Versuchsperson messen möchte, um verschiedene Situationen auszutesten. Und da will man ja nicht, dass irgendwie alle Sätze plötzlich bekannt sind und man einen Satztest nicht mehr durchführen kann. Der Oldenburger Satztest mit dem Autor als Versuchsobjekt. Dr. Thomas Brandt ist im Haus des Hörens dafür zuständig, Hörstörungen zu messen und zu fragen, wie man diese Erkenntnisse einsetzen könnte, um Hörgeräte zu verbessern. Oft, auch in der Selbstbeurteilung von Schwerhörenden, ist es so, dass gesagt wird, ich höre eigentlich ganz gut, aber wenn viele Leute durcheinander sprechen, dann bekomme ich Probleme. Und das ist genau der Bereich, wo halt im Moment ein großer Forschungsbedarf besteht, da mit Hörgeräten zu helfen. Also meine Aufgabe in unserem Bereich hier ist, den Befund genau zu erfassen, welche Sprachverständlichkeit denn erreicht wird von den Schwerhörenden, um dann auch zum Beispiel eine Verbesserung durch ein Hörgerät nachweisen zu können. Die Sprachverständlichkeitsmessungen sind in der Tat nur das Ergebnis, wie gut kann Sprache verstanden werden. Man vergleicht dadurch verschiedene Einstellungen von Hörgeräten oder verschiedene auch Bauarten von Hörgeräten in ihrer Wirkung. Also man kann ein Hörgerät anpassen, das ist ein Vorgang, der recht aufwendig ist, wo man sich also auch Zeit für nehmen muss, von Seiten des Schwerhörenden, aber auch desjenigen, der das anpasst. Und Fingerspitzengefühl auch ein bisschen benötigt, im gegenseitigen Gespräch wird das angepasst. Es gibt aber auch viele Messungen, die dann halt nach einem bestimmten Schema durchgeführt werden. Dann kommt am Ende was raus, dann hat man ein Hörgerät angepasst, was auch zufriedenstellend klingt. Und dann wird aber überprüft, was bringt denn dieses Hörgerät für eine Verbesserung, für die Sache, wo es eigentlich am meisten darauf ankommt, auf die Sprachverständlichkeit. Man kann sagen, diese Sprachverständlichkeitstests sind am Ende der Hörgeräteanpassung zur Überprüfung, ob das auch alles gut funktioniert hat. Das ist dann in der allgemeinen Anwendung, im alltäglichen Umgang mit Hörgeräten. Bei uns hier im Haus sind die Sprachverständlichkeitstests das Kriterium, das wir nutzen, weil wir ja auch viel an Hörgeräte-Algorithmen entwickeln, also den Programmen, die in den heutigen digitalen Hörgeräten arbeiten, um zu überprüfen, wie ist der Gewinn durch ein bestimmtes mathematisches Verfahren an Anwendung digitale Signalverarbeitung im Hörgerät. Hier kommen dann Ergebnisse des Oldenburger Satztests mit der Erkenntnis zusammen, dass das menschliche Gehör auch geringe Störungen überbrücken kann. So kommt es darauf an, Hörgeräte zu entwickeln, die möglichst wenig Nebengeräusche aufnehmen und genau auf die Quelle gerichtet werden können, die vor allem gehört werden soll. Doch das ist nur schwer in einem allgemeinen Programm unterzubringen. Das ist einer der ganz wichtigen Ansatzpunkte von Hörgeräten. Das ist auch das, wo Hörgeräte sehr viel bringen können, dass sie nämlich versuchen, diese Störgeräusche zu eliminieren. Es reicht halt nicht aus, einfach alles zu verstärken und damit für den Schwerhörenden wieder hörbar zu machen, weil es halt gerade nicht wie von Normalhörenden genutzt werden kann. Man hört halt so viel gleichzeitig und kann aber nur einen Teil davon auswerten. Und was man halt anwenden kann, sind zum Beispiel Richtmikrofone. Das sind Mikrofone, die auch in ein kleines Hörgerät reinpassen, die nur Geräusche verstärken, die aus einer bestimmten Richtung kommen, zum Beispiel von vorne. Und dann muss man halt zum Beispiel in die Richtung gucken, aus der Gesprächspartner spricht. Es gibt auch Hörgeräte, die dann versuchen herauszufinden, aus welcher Richtung denn nun die lauteste Störquelle kommt und speziell diese Richtung abzusenken in der Lautstärke. Das funktioniert ganz gut. Doch im Oldenburger Hörzentrum wird nicht nur die Hörfähigkeit getestet, vielmehr ist an ihm zum Beispiel auch die Fachhochschule Oldenburg-Ostfriesland-Wilhelmshaven mit ihrem Studiengang Hörtechnik und Audiologie beteiligt. Hier forscht Professor Inga Holube über Fragen der Technik von Hörgeräten und ihrer Verbesserung. Die herkömmlichen Hörgeräte oder die meisten vergangenen Hörgeräte konnten nicht unterscheiden, ob ein akustisches Signal, was anliegt, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist für den Hörgeräteträger. Das heißt, es wurde erstmal alles gleichmäßig verstärkt. Und seit es digitale Technik auch in Hörgeräten gibt, versucht man zu unterscheiden, was ist ein gewünschtes Signal, was ist ein nicht gewünschtes Signal. Da kann man bestimmte Annahmen treffen, wie zum Beispiel, dass derjenige, dem man zuhören möchte, meist gegenüber sitzt oder steht. Also dass Signale von vorne wichtiger sind als von anderen Richtungen. Oder man erkennt die Struktur der Sprache, die sehr charakteristisch ist. Und unterscheidet davon Hintergrundgeräusche, wie zum Beispiel Staubsauger oder Lüfter von einem Computer. Das kann man relativ gut machen. Problematisch wird es natürlich dann, wenn mehrere Sprecher da sind und man möchte mehreren Personen gleichzeitig zuhören. Da ist man als Normalhörender viel eher in der Lage, sich auf eine Person zu konzentrieren und entsprechend die anderen zu unterdrücken. Die Techniker sind mittlerweile schon in der Lage, differenzierte Geräte zu entwickeln, die von sich aus Staubsauger, Maschinen und die menschliche Stimme unterscheiden können. Ein Verfahren ist zum Beispiel, dass man die Charakteristika von Sprache ausnutzt. Also wenn ich jetzt spreche, dann hat meine Sprache einen bestimmten Rhythmus, der durch den Abstand der Phoneme oder Silben oder Wörter oder Sätze vorgegeben ist. Und das ist ziemlich unabhängig davon, ob ich jetzt Deutsch spreche oder Englisch oder eine andere Sprache. Die Sprache hat immer einen gewissen Rhythmus. Der kommt auch durch die Sprachpausen, also dass zwischen einzelnen Vokalen, Konsonanten auch Sprachpausen immer auftreten. Das kann man analysieren. Diese Charakteristika sind sehr unterschiedlich, zum Beispiel von stationären Hintergrundgeräuschen, wie zum Beispiel dem Staubsauger. Wenn ich den analysiere, der hat keine Pausen drin, der hat keinen Rhythmus in der Sprache. Also kann ich ein Rechenverfahren entwickeln, was mir analysiert, wie das Signal jetzt aufgebaut ist, ob es Sprache oder sprachähnlich ist, will ich mal sagen, oder ob es ein stationäres, wenig veränderndes Geräusch ist. Und dann, das kann ich unterschiedlich machen für verschiedene Frequenzen, das heißt verschiedene Tonhöhen. Und dann entsprechend die Tonhöhen weniger verstärken, wo mehr Rauschen ist, und dort, wo die Sprache vorliegt, das mehr verstärken. Musik ist noch mal ein bisschen komplizierter, weil die auch einen Rhythmus hat, und manche Musik fällt eher in die Kategorie Störgeräusch, andere eher in die Kategorie Sprache. Und das zu unterscheiden ist dann natürlich noch mal schwieriger. Aber so, man versucht eben die Signale, die das Hörgerät hört, also die durch das Mikrofon von dem Hörgerät aufgenommen werden, anhand verschiedener Eigenschaften zu klassifizieren. Und dann in Abhängigkeit davon, was klassifiziert wurde, dann entsprechend das Hörgerät darauf reagieren zu lassen, indem frequenzabhängig verschiedene Verstärkungen gemacht wird. Da gibt es auch schon Verfahren, die sind implementiert. Und da wird es mit Sicherheit auch Weiterentwicklungen in den nächsten Jahren geben. Unsere Aufgabe sehe ich eher darin, auch ein Qualitätsmaß zu entwickeln. Also wie gut wurde das realisiert? Was hat nun der Hörgeräteträger wirklich davon? Weil in Marketingbroschüren kann sehr viel versprochen werden. Aber ob das nun wirklich dann auch in den Geräten einen effektiven Nutzen bringt, das ist eine zweite Frage. Was Inga Holube hier beschreibt, enthält implizit noch eine weitere Aufgabe des Oldenburger Hörzentrums. Denn als Zwischeninstanz zwischen Medizin und Industrie können die Mitarbeiter Schwerhörige auch neutral beraten und ihnen so den Weg zum Gerät erleichtern. Unter der Leitung von Dr. Birgitta Gabriel gibt es eine Beratungsstelle, die Patienten zu einem geeigneten Gerät verhilft, aber auch für Firmen neu entwickelte Geräte testet. Für die Testpersonen bedeutet das, dass sie neue Geräte unmittelbar ausprobieren können. Gleichzeitig verführt es natürlich auch, den neuesten technologischen Entwicklungen zu folgen. Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass die Menschen, die Hörprobleme haben, auch Hörsysteme nutzen, weil ja eben ein großer Nutzen auch davon da ist und es ja eher in der Bevölkerung so ist, dass die Geräte eher weniger genutzt werden. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, dass gerade im Rahmen dieser Studie auch Menschen, die sich immer mal fragen, irgendwie habe ich denn was mit den Ohren, oder wo schon mal die Verwandten irgendwie sagen, Mensch, irgendwie willst du nicht mal hingehen, und die melden sich dann hier. Also da ist irgendwie der Schritt, hier zu uns zu kommen, ist irgendwie einfacher als zum Arzt zu gehen oder zum Akustiker. Das merken wir immer, wenn wir irgendwelche Aktionen haben, also wenn wir Anzeigen auch in der Zeitung haben, dass wir Probanden suchen, dann haben wir eine unheimlich hohe Resonanz. Also da rufen hier wirklich ganz, ganz viele Menschen an, die sagen, sie haben Lust, Zeit, Interesse, das mal zu machen. In diesem Spektrum zwischen Grundlagen, angewandter Forschung und Praxis siedelt sich auch ein Studiengang Hörtechnik und Audiologie an der Fachhochschule an, mit vielfältigen Brücken zur Universität. Wir haben die ersten Absolventen im letzten Sommer gehabt. Und der erste Jahrgang war relativ klein, weil der Studiengang erstmal hochfahren musste, erstmal bekannt werden musste. Und die ersten Absolventen, wenn sie nicht den Master jetzt noch studieren, sind entweder in der Hörgeräteindustrie, also um dort eben an Neuentwicklungen mitzuarbeiten, aber auch zum Beispiel bei einer Implantatfirma, wo es darum geht, eben klinische Studien mit Krankenhäusern, mit Kliniken zusammen zu machen, um da neue Systeme zu entwickeln und einzuführen. Oder auch im Bereich der Audiotechnik, also zum Beispiel bei Sennheiser, was erstmal nichts mit Schwerhörigkeit oder Hörgeräten zu tun hat. Die anderen Jahrgänge sind wesentlich größer. Im letzten Winter mussten wir das erste Mal anhand von Numerus Clausus unsere Studienplätze vergeben und konnten nicht alle Studierenden aufnehmen und haben 40 Studienanfänger genommen. Und wir sehen eben auch an den anderen Jahrgängen in den Praxissemestern, die gemacht werden, insbesondere auch im fünften Semester oder der Diplomarbeit zum Abschluss, dass die Palette der Arbeitsplätze eben von Akustikberatungsbüros über Kliniken, über Automobilindustrie, zum Beispiel was Sounddesign anbelangt, oder Studios reicht. Ein praxisbezogener Studiengang, der sich bündelt in einer bemerkenswerten interdisziplinären Einrichtung, die angegliedert ist an die Oldenburger Universität und die Fachhochschule. Tanne, Tasse, Tasche. Über das Haus des Hörens in Oldenburg berichtet das heutige Studio Nordwest im Nordwestradio. Jetzt sind wir also in einem toten Raum, quasi in einem Raum ohne Nachhall. Wir können wieder zurückschalten in einen Raum, der eine normale Wohnzimmerakustik hat. Das hören wir jetzt. Man kann das Ganze noch größer machen, mit noch mehr Nachhall versehen. Also eine Möglichkeit ist die Konzertsaalakustik. Das ist jetzt die Konzertsaalakustik. Man kann das vielleicht hören, wenn man paar Geräusche macht, zum Beispiel einen kleinen Impuls auf die Akustik gibt. Wir schalten jetzt mal wieder in den normalen Zustand, in die Akustik ohne irgendeine Verstärkung und schalten jetzt mal in die Cafeteria. Jetzt befinden wir uns in der Cafeteria. Man merkt einen wesentlich deutlicheren Nachhall. Wenn man jetzt hier klappert mit irgendwelchen Sachen, dann ist also deutlich, dass das viel mehr stört als unter akustisch günstigen Bedingungen. Der Extremfall wäre, wenn wir jetzt in die Bahnhofshalle gehen. Das ist jetzt die Bahnhofshalle. Und wenn man jetzt hier sagt, Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, der Zug nach Hamburg-Altona verspätet sich in der Ankunft um 10 Minuten. Oder etwa so ein Signal wie dies hier. Dann merkt man, dass so ein Bahnhof eine ganz andere Akustik aufweist, als wenn man zum Beispiel sich wieder im Wohnzimmer aufhält. Professor Birger Kollmeier erklärt den neuen Akustiksimulator im Haus des Hörens in Oldenburg. Dieser sogenannte Kommunikationsakustiksimulator dient dazu, an einem Ort verschiedene raumakustische Bedingungen nachzumachen. Das kann man einerseits benutzen, um bei Patienten klarzumachen, wie gut oder wie schlecht hört man mit demselben Hörgerät und mit derselben Nutzschall- und Störschallanordnung, zum Beispiel Sprache von vorne, Störschall von der Seite. Wie gut hört man bei so einer Anordnung einmal, wenn man ideale akustische Bedingungen hat, sozusagen den akustischen Himmel, wenn der Schall an den Wänden gut abgedämpft wird, man also gute Sprachverständlichkeit hat. Und andererseits kann man testen, wie gut oder wie schlecht hört der Patient, wenn man hier schlechte akustische Bedingungen hat, wenn also viel Nachhall auftritt und wenn man einen sehr großen, halligen Raum hat. Unter diesen veränderlichen Bedingungen, also diesen kontinuierlichen, auf Knopfdruck einstellbaren Raumakustikbedingungen, kann man dann auch testen, wie gut oder wie schlecht kommt der Patient denn mit einem bestimmten Hörgerät zurecht. Und man kann dadurch testen, ob die Hörgeräte auch für die Praxis taugen und wie gut sie mit solchen akustisch schwierigen Situationen zurechtkommen. Neben Kneipe, Beichtstuhl und Kirmes lässt sich im Akustiksimulator auch nachvollziehen, welchem Lärm Schüler und Lehrer ausgesetzt sind, wenn ihre Schulräume akustisch ganz ungünstig ausgerüstet sind. Das Gerät kann den Raum einmal ganz trocken und angenehm simulieren und auch zeigen, was passiert, wenn es so hallt wie in einer Cafeteria. Wenn wir da auf die Tonhallen gehen, da haben wir es also nicht nur mit Belästigung und Befindlichkeitsstörung zu tun, sondern da haben wir es ganz konkret bei den Sportlehrern auch mit Hörschädigung zu tun, weil durchaus oft Pegel erreicht werden, wo Gehörschutz eigentlich zwingend vorgeschrieben wäre, aber dementsprechend die Richtlinien noch nicht existieren für Schulen. Meinen wir, weil vielleicht oft die Einwirkzeit noch nicht da ist, aber es werden oft Pegel von 110 Dezibel als Spitzenpegel erreicht. Das haben orientierende Messungen schon ergeben, mittlerweile auch Breitenerhebung. Sagt Dr. Markus Mais, Psychologe am Hörzentrum in Oldenburg. Das andere Problem ist das der Schüler. Hier haben wir schon verschiedene Schulen vermessen, raumakustisch vermessen. In München mit C-Modellschulen. Auch hier im Rahmen von einigen Projekten haben wir die Oldenburger Schulen auch vermessen und sind zu dem Schluss gekommen, dass in vielen Schulen die akustischen Gegebenheiten eigentlich ganz gut sind. Dass in einigen Klassenräumen aber diese akustischen Bedingungen verbessert werden müssen. Wir haben auch mit unseren Forschungen dazu beigetragen, dass das dann auch gemacht wurde. Markus Mais ist am Hörzentrum zuständig für Marktrecherchen und für Forschungen über die Auswirkung des Lärms auf die Lebensqualität von Menschen. Das betrifft nicht nur die Schulen. In den Schulen, das ist ganz klar eine präventive Angelegenheit. Das heißt, wir haben sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, wir haben sehr viele Buchpublikationen gemacht. Hier ist auch meine Arbeitsgruppe, um August Schick und Maria Klatte zu erwähnen, wo wir immer wieder auf die zuständigen Schulen aufmerksam gemacht haben, dass dort Handlungsbedarf ist. Und wenn dort also entsprechend raumakustisch korrekt saniert wird, arbeiten wir ganz klar präventiv. Was wir machen, eine ganz neue Achse ist, wir haben eine sehr enge Kooperation mit den Fachdiensten für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und den Unfallkassen in Bremen. Und hier machen wir jetzt das Thema Lärmprävention. Wir erarbeiten hier Materialien, wie kann man Lärm vermeiden, was ist überhaupt eine Lärmschädigung und wie bekommen wir die Leute dahin, dass sie Lärmschutzmaßnahmen verwenden, also jetzt Gehörschutz und so weiter, wie können sie sich vor Lärm schützen. Da arbeiten wir in dem Bereich auch präventiv. Also wir sind als Herr Schreckenberg von der Zeus GmbH in Bochum und ich, wir sind das Bieterkonsortium. Wir sind als Gutachter bestellt am Frankfurter Flughafen. Es geht hier darum, dass wir insgesamt 2300 Leute mündlich zu den Auswirkungen des Fluglärms befragen. Das ist also eine Lebensqualitätsstudie. Wie wird die Lebensqualität durch Fluglärm beeinträchtigt? In diesem Frühjahr läuft diese Studie an. Machen wir eine Ist-Erhebung. Und fragen gleichzeitig auch, wenn dann der Flughafen ausgebaut werden soll, wie die Erwartungen an den Ausbau sind und was die Leute sich sozusagen an Veränderungen auch vorstellen. Wir planen darüber hinaus, und das liegt noch sehr weit weg, dass wenn der Flughafen weiter ausgebaut wird, auch wiederum eine Messung zu machen, um dann zu sehen, was sich dann verändert hat. Vielfältige Aufgaben des Hörzentrums in Oldenburg, in dem ganz verschiedenartige Fächer integriert sind, in dem neue Zusammenhänge erforscht, Geräte ausprobiert und vor allem auch ein Bewusstsein geschaffen wird für die Bedeutung des Hörens in einer Gesellschaft, in der eigentlich nie Ruhe herrscht. Ich denke, das ist ein sehr langsamer Prozess, den wir nicht alleine hier anstoßen können und auch damit nicht alleine stehen. Es gibt mehrere Organisationen, die darauf hinarbeiten, dass das Hören und bessere Sprachverstehen unter Störgeräuschen auch in das öffentliche Bewusstsein kommt. Ich glaube, dass da weniger das Problem bei den Kindern ist, die in der Regel relativ gut hören, sondern das größere Problem ist, dass Erwachsene, sowohl Eltern als auch Lehrer, erkennen müssen, dass oft die Hörfähigkeit darüber entscheidet, ob ein Kind im Unterricht mitkommt oder nicht. Dass sie also bei Kindern darauf achten, dass sie, wenn sie Schwierigkeiten haben, die durchaus mit dem Hören zusammenhängen können, dass diese Kinder dann auch in den vorderen Reihen der Klasse sitzen, nicht gerade in den ungünstigsten Plätzen in der Klasse. Und dass sie auch rechtzeitig darauf achten, dass ein Kind, was möglicherweise Hörprobleme hat, auch adäquat zum Beispiel mit einem Hörgerät versorgt wird. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir zum Beispiel, also wo ich in dem Bereich auch bin, den direkten Zugriff zur Universität haben, weil das praktisch die Leute sind, die dann in ihren Diplom- und Doktorarbeiten oder in Zukunft Masterarbeiten, die Forschung tragen. Und das sind halt einfach die neuen Ideen, die entwickelt werden müssen, damit wir halt neue Ideen haben, die dann auch vermarktet werden können. So eine Vermarktung kann eine Universität sehr, sehr schlecht leisten, allein aus organisatorischen Gründen. Und dafür gibt es dann zum Beispiel diese Firma, das Hörzentrum Oldenburg, was dann die unmittelbaren Industriekontakte hat, aber auch den Zugang zu sehr vielen schwerhörenden Versuchspersonen. Und es gibt aber auch noch dann praktisch eine Struktur, die dazwischen angesiedelt ist, zwischen der Universität und der industriellen Forschung. Die macht vorwettbewerbliche Forschung, die auch gefördert wird vom Bund, wo wir halt Forschung machen können, die schon interessant ist, auch für eine industrielle Auswertung, aber nicht so Grundlagenforschung ist, wie wir sie normalerweise an der Universität machen. Tanne, Tasse, Tasche. Ein Beitrag über das Haus des Hörens in Oldenburg, das seit nunmehr 2 Jahren in einem eigenen Gebäude interdisziplinär arbeitet. Das nächste Studio Nordwest können Sie schon am kommenden Freitag hören, denn wie üblich sendet das Nordwestradio am Feiertag ein Programm wie sonntags. Die Sendung wird sich dann mit türkischen Migranten befassen. Integration auf niedrigem Niveau, die 2. Generation türkischer Migranten in Deutschland. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Thomas Kleinspin. Einen angenehmen Abend, bis zur nächsten Woche.